Guten Morgen. Ich hatte ja heute Morgen so zwei Vorträge, die viel inspiriert haben, aber auf der anderen Seite auch ein sehr düsteres Bild teilweise von der Wirtschaft gezeigt haben und auch so Begriffe wie Geschäftsmodell gesagt haben, ja, das ist alles ein bisschen böse. Also ich bin so einer dieser Bösen. Habe mich mit dem Thema Geschäftsmodelldesign seit 20 Jahren auseinandergesetzt und ich glaube, dass wir eben diese Werkzeuge auch sehr gut verwenden können, um was Sinnvolles damit zu machen. Und es ist nicht böse generell, sondern was machen wir nachher draus? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und das ist häufig bei Entrepreneuren so, die haben das Gefühl, sie hätten doch jetzt eine ganz tolle Idee, aber am Ende interessiert es keinen. Und das ist eben auch nicht die Idee von Entrepreneurship. Entrepreneurship heißt, dass wir nachher auch Kunden für unsere tolle Idee finden und hoffentlich damit auch die Welt besser machen. Und das ist genau diese Balance zwischen den Bereichen, die man eben hat. Man muss Geld verdienen, um eben auch eine gute Idee umsetzen zu können. Und das Geld kommt eben nun mal vom Kunden und die muss man überzeugen und auch lieben. Und deswegen muss man relevant sein für den Kunden. Das möchte ich eigentlich auch heute anfangen. Das ist immer dieser Faszinoso. Ups. So. Ist das eine gute Idee, Ingenieure aus der Automobilbranche in Spitälern anzustellen? Wie hört sich das für euch jetzt erstmal an? Gute Idee? Man denkt so, diese Bösen, die dann so Dieselautos bauen. Aber was kann denn die Automobilbranche extrem gut? Sie kann hocheffiziente Prozesse bauen. Und wenn man in Spitäler heute reinguckt, ist das jetzt sehr handwerklich organisiert. Und wenn ihr in Indien seid und über 1 Milliarde potenzielle Patienten habt, dann ist die Frage, ob wir mit unserer Hightech-Medizin dort etwas erreichen können. Und das ist eine indische Innovation, ist zu sagen, ja, nicht der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt, sondern der Prozess, wie ich ihn heile. Und das ist Aravind Eye Hospitals, ist daraus entstanden, indem man Prozesseffizienz in Spitäler bringt und eigentlich fast wie eine Art Fließbandproduktion Augenkrankheiten heilt. Das hört sich erstmal schockierend an, weil der Mensch steht nicht im Mittelpunkt. Aber wenn man 12 Millionen blinde Menschen hat, ist jeder, der geheilt ist, auch für diesen Menschen ein Riesennutzen. Weil mit unserer Denkweise können wir in Indien nicht vorgehen und jeden noch aufnehmen und noch tagelang behandeln im Krankenhaus. Und die Frage ist, wie kann ich möglichst hocheffizient, sehr hochqualitativ, sehr preiswert eben entsprechende OPs durchführen. Und das hat Aravind gemacht. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja alles maschinell. Ja, die Alternative ist gar keine Behandlung. Und das ist eben das Spannende. Wir müssen lernen, andere Blickwinkel einzunehmen und nicht eben unsere Moral, unsere Logik auf andere Themen zu übertragen, sondern ich fand diese Idee des Balance sehr schön. Also hier ist es eben, ich bringe industrielle Logik in einen Bereich, der eben handwerklich organisiert ist. Einfach als Beispiel, was man machen kann. Oder wie können wir das Problem der abnehmenden Vielfalt in der Landwirtschaft begegnen? Irgendeine Vorstellung, wie man das machen könnte? Das Problem, Monsanto dominiert heute das Geschäft mit Saatgut, mit den entsprechenden Pestiziden dazu und heute auch den Daten. Wie kann man dagegen vorgehen? Ein Bauer hat das gemacht, das ist der Herr Bühler. Er hat sich um das schwäbisch-hellische Schwein gekümmert. Und der einzige Weg, wie man die Vielfalt erhält, ist, dass wir dieses Schwein essen. Also wenn man nur die Liebe zum Tier hat, reicht das nicht, sondern am Ende muss man einen Kunden finden, der sagt, ja, ich bin bereit, für dieses anders gehaltene Schwein auch Geld zu zahlen. Also das heißt, nicht die Idee ist entscheidend, dass ich jetzt diese Vielfalt erhalten will, sondern wie mache ich es, dass es funktioniert? Und in dem Fall heißt es, es muss gekauft werden, es muss gegessen werden. Und man sieht sehr schön, dass der Preis sehr viel höher ist, was der Bauer bekommt und das Schwein lebt auch deutlich besser. Auch da merkt man, vieles, was so als Idee sich unheimlich toll anhört, muss nachher ein Geschäft sein, sowohl für den Produzenten, aber auch für den Kunden. Oder die Frage, wie lange duschen Sie? Wie lange duschen Sie so? 8 Minuten, das ist sehr schön, weil das ist genau die Zahl, die ich auch nutze. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie viel Energie Sie verbrauchen, wenn Sie 8 Minuten warm duschen? Ja, der durchschnittliche Mensch, irgendeine Vorstellung, 8 Minuten, was das heißt? Wie häufig könnten Sie mit der Energie, die Sie bei 8 Minuten duschen verbrauchen, auf den Eiffelturm laufen? 55 Mal. Das heißt, das ist auch wieder so ein Klassiker. Das sind Probleme, die da sind, aber wir sind uns dessen eigentlich gar nicht bewusst. Und jetzt gibt es ein Und das ist ja eigentlich eine Perversität, dass wir Wasser genau 3 Sekunden über unseren Körper laufen lassen und dann geht es in die Kanalisation. Ja, das ist abartig. Aber irgendwie haben wir das akzeptiert. Und da gibt es und wie können wir diese Verschwendung stoppen? Weniger duschen, gar kalt duschen. Aber das Schöne ist, was könnte man noch machen? Ja, aber das Faszinierende, das ist so eine typische Haltung, Wasser sparen. Wir müssen nicht Wasser sparen, wir müssen Warmwasser sparen. In Ländern wie, also in der Schweiz zumindest, haben wir genug Wasser. Es ist nicht das Problem des Wassers, sondern des Warmwassers. Genau, es geht auch darum, wie kann ich eigentlich die Wärme, die ich zum Aufheizen gebraucht habe, wieder nutzen. Man kann es mit Wärmepumpen machen, da muss man aber ein relativ großes System machen. Aber das ist eine Idee. Die Kollegen hier aus der Schweiz haben eigentlich was Einfaches gemacht. Es ist ein Einsatz in den Ablauf und sie holen 30-40% der Energie raus. Und ihr merkt, das ist extrem uncool. Also wenn ihr sagen würdet, oder das Produkt ist jetzt nicht, wo man sagt, wow, ja, ich bin im Abwassergeschäft tätig und mache Abwasserrückgewinnung, aber wenn man sieht, was es für ein Problem löst, ist es natürlich extrem spannend. Nämlich kann ohne Komforteinbuße kann ich 30% weniger Energie haben. Und das ist eben das Spannende. Wir müssen aufhören, eben über irgendwelche nur hippen Dinge zu reden, sondern die relevant sind, wo Leute auch bereit sind zu zahlen. Und das ist deren Lösung. Eigentlich relativ einfach. Das Wasser läuft über Kupferrohre, wo das Kaltwasser im Gegenstromverfahren durchläuft und sich aufwärmt. Und das ist das, worum es eigentlich bei mir gehen möchte. Dass wir viel mehr darüber nachdenken, nicht irgendwelche großen Buzzwords an die Wand zu werfen, sondern Geschäfte zu entwickeln, die so relevant sind, dass Kunden ihr Verhalten ändern. Und ich fand es ein bisschen amüsant, dass auf der einen Seite heute Morgen auf Disruption rumgehackt wurde, aber ich hätte gar kein Problem, wenn die Erdölindustrie disruptiert wird oder die Atomindustrie einfach den Tritt in den Arsch bekommt. Und das ist genau diese Überzeugungstäter. Man darf doch ohne Probleme auch anderen Industrien einfach sagen, ihr seid jetzt ja, das Steinzeitalter und weg mit euch. Aber da muss man eben auch den Willen haben, das zu machen. Und das funktioniert nicht, indem man nur eine soziale Bewegung macht, sondern am Ende geht es darum, Kunden zu finden, die sagen, hey, es ist hochrelevant und ich mache es. Und darum geht es, weil ihr als Gründer müsst euch überlegen, warum sollte es euer Unternehmen überhaupt geben? Als Mensch haben wir immer eine Daseinsberechtigung. Jeder. Als Unternehmen kann ich euch ohne Probleme die Daseinsberechtigung absprechen. Das ist einfach so. Unternehmen existieren nur, wenn sie Kunden gewinnen können. Und nicht, weil die Idee toll war. Als Mensch habe ich immer eine Daseinsberechtigung. Aber ich komme nun mal mehr aus der ökonomischen Seite. Und Unternehmen haben die Daseinsberechtigung erst, wenn sie Kunden haben. Und das geht es darum. Warum sollten Kunden euch lieben? Warum sollten Kunden sagen, ich bin bereit, mein Leben zu ändern, mein Verhalten zu ändern, weil ihr habt eine großartige Idee und ich zahle auch mit meinem Geld dazu. Und man kann jetzt über Nespresso herziehen, aber man kann auch von ihnen viel lernen. Weil was Nespresso nämlich gemacht hat, ist nicht die Bohne in den Vordergrund stellen, sondern was der Kunde braucht, nämlich eine Tasse frischen Kaffee. Und jetzt kann man noch biologisch angebautere Kaffeebohnen machen oder man überlegt sich, wie man diese Einfachheit ökologisch besser hinbekommt, was eben Nespresso auch anbietet. Man kann ja auch von den anderen lernen und sie dann vielleicht auch etwas angreifen in diesem Bereich. Und ich glaube, dass wir da viel mehr eben die Balance finden müssen von auch, was bei den anderen sehr gut funktioniert und eben das nutzen für unsere eigenen Ideen. Die nächste Frage ist, die Sie als Unternehmer haben. Warum sollen Mitarbeiter bei Ihnen anfangen, mit Ihnen etwas machen und Sie können eigentlich gar kein Gehalt zahlen? Das heißt, Sie müssen sich überlegen, was ist der Sinn, den Sie stiften, sowohl für Kunden wie auch für Mitarbeiter. Warum sollen die besten Mitarbeiter bei Ihnen anfangen? Ich habe jetzt einen Kollegen in St. Gallen, wohlgemerkt nicht an der Uni, sondern in der Stadt. Und das ist jetzt ziemliche Provinz für Berliner. Und trotzdem schafft er es, die besten künstliche Intelligenz-Forscher weltweit, wie man Bewegungen und Emotionen erkennt, nach St. Gallen zu holen, weil er eine Vision hat, was er machen möchte. Und das hat funktioniert. Er verdient noch kein Geld, aber er hat schon mal die besten Mitarbeiter, um darauf eine Idee zu bauen, die dann funktionieren wird. Und das ist das Entscheidende. diese Idee, dass da draußen ein Bedarf wäre für etwas, die müssen wir uns abschwingen. Wir sind nicht mehr in der Zeitalter von in Kuba, wo die Regale leer sind, sondern die Realität ist das. Zu viel von allem. Wenn man nach Berlin geht, wie viele nachhaltige Kleidershops es hier gibt, unglaublich. Aber auch da muss ich ja Gutes tun, indem ich schon wieder konsumiere. Und die Frage ist, wie fallen Sie eigentlich auf unter diesem Ganzen? Warum kommt Ihre Idee aus diesem Masse von Ideen heraus? Und da geht es eigentlich um das richtige Gründen. Wo kann Ihr Wow sein? Wo fällt das auf? Und spannend ist es eben, wenn Leute über Sie erzählen und erzählen, warum Sie faszinierend sind als Gründer. Nicht Sie erzählen den anderen, was toll ist, sondern Sie hören mal zu, warum andere eben sagen, das ist ein tolles Produkt, ich bin dabei, ich rede darüber. Und wir müssen diese Einzigartigkeit haben, weil sonst hört Ihnen gar keiner mehr zu. Weil warum soll ich Ihnen überhaupt als Kunde zuhören? Überlegen Sie sich mal, wie viele Mitteilungen auf Sie eindreschen heute. Nicht nur, ich muss Ihnen zuhören, warum soll ich mich mit Ihnen beschäftigen sogar? Haben Sie irgendwas Relevantes zu erzählen in der Welt? Und es ist nicht so dieses Weltverbessernde. Wir hatten ja zwei wunderbare Vorträge, die waren unglaublich inspirierend. Aber jetzt müssen Sie das in kleine Dinge machen, die dann auch umsetzungsfähig sind. Und die von Julia, das ist diese Badezimmer- oder diese Wärmerückgewinnung, die haben es einfach gemacht. Die sind heute profitabel, sie sind recht gut im Geschäft dabei. Aber es ist natürlich eine riesen Herausforderung bei irgendwelchen Bauträgern, die nur auf Kosten achten, dieses Teil einzubauen, weil natürlich der Nutzer, der Mieter oder der Käufer den Nutzen hat, aber der Bauträger die Kosten. Aber das wissen Sie und auch arbeiten Sie dran und entwickeln entsprechende Geschäftsmodelle dazu. Und das ist auch entscheidend, nicht darüber reden, sondern machen. Und das ist das Faszinierende, die Beispiele, die ich gezeigt habe, haben ja alles schon umgesetzt. Man kann sich über Indien, über die armen, blinden Inder aufregen und sagen, das ist ja menschenverachtend, was dort läuft. Oder man kann eben Automobilingenieure nehmen, Prozessingenieure und eigentlich Fließbandproduktion einführen. Die haben mehr gemacht als die meisten Entwicklungshilfeorganisationen. Das sind rein utilitaristische Ansätze übrigens, weil deren Handhabe ist einfach, ein Blinder ist eine Belastung der Gesellschaft in Indien. Und wenn er wieder sehen kann, kann er für sich selber sorgen. Das ist brutal. Aber wenn Sie 1,x Milliarden haben, da kann nicht der Einzelne betüttelt werden. Und das ist eine Lösung, die natürlich wertmäßig für uns schwer zu verstehen ist. Aber die Gründer von dem Spital nennen unser Medizinsystem pervers. Weil sie sagen, ihr gebt so viel für Gesundheit aus, was wir als Bruttoinlandsprodukt haben. Ihr seid verschwendet Geld, weil er noch die letzte 0,1% behandelt, anstatt zu gucken, was könntet ihr mit der Geld weltweit eigentlich mit Basiserkrankungen machen. Das ist, ihr merkt, das ist eine Wertediskussion. Sie führen sie anders als wir, weil wir natürlich sagen, wir haben das Geld. Sprich, wenn ihr erfolgreich sein wollt, eben nicht etwas, wir haben zu viel von einem, sondern man muss extrem relevant sein für seinen Kunden. Etwas lösen für ihn, wo der sagt, wow, das will ich haben. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Patrick Stähler. Ich mache seit 20 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema Geschäftsmodelle und Geschäftsmodellinnovation. Hatte das Glück, die theoretische Grundlage von der Business Model Canvas zu sein, die heute eben zu viel als Tool verwendet wird, anstatt als Denkboxen, Dinge anders zu denken. Und ja, ich liebe die Berge, das sieht man. Aber viel spannender ist, habt ihr euch mal überlegt, wie dieses Foto entstanden ist? Ich bin ja zweimal auf dem Foto. Wie entsteht sowas? Hat da irgendeiner mit Photoshop zwei Bilder aneinander gestitcht oder was passiert da? Die meisten sagen, ja, Mensch war da, hat zwei Bilder zusammengefasst, aber das ist eben nicht. Und das ist das, was der zweite Teil, der mich beschäftigt, ist, was heißt eigentlich Digitalisierung? Weil wir benutzen Digitalisierung im Moment extrem, um Bestehendes digital zu machen oder Sachen an uns zu verkaufen, die wir schon noch nie gebraucht haben. Ja, HelloFresh ist jetzt so marketinggetriebener E-Commerce, extrem Berlin-Style. Aber sowas müsste auch von Berlin kommen. Das Bild ist entstanden, weil ein Algorithmus entschieden hat, das sind doch zwei Bilder, die zusammenpassen. Und ich habe das nie gemacht, ich habe sie hochgeladen, das sind die Ursprungsbilder. Ups, die habe ich doch nicht dabei. Das sind die Ursprungsbilder und aus diesen Bildern hat dann ein Algorithmus entschieden, das wäre doch ein schönes Foto. Das ist jetzt eine total sinnlose Applikation im Sinne von, Nachhaltigkeit und Nutzen stiften. Aber jetzt kann man sich natürlich überlegen, was kann ich mit Bilderkennung alles machen, um zum Beispiel eine bessere, nachhaltigere Landwirtschaft zu machen, indem ich eben weiß, was auf dem Feld ist, durch entsprechende Datenmengen. Das heißt, Technologie sollten wir bitte nicht verteufeln, sondern uns überlegen, was kann ich radikal damit anderes machen und besser und nachhaltiger und eben nicht überlassen, dass diese Geschäftsmodelle dann von anderen kommen. Und das fängt aber damit an, dass wir aufhören, über Produkte nachzudenken. Nämlich kein Mensch braucht Buchhalter. Faltin wird jetzt ja sagen oder doch, das ist eine Komponente, die man rausgeben kann. Die Frage sollte eigentlich anders lauten. Was ist eigentlich die Aufgabe, die ein Buchhalter löst? Warum brauchen wir Buchhalter? Was ist die Aufgabe, die Buchhalter lösen? Ja, also das ist das Böse sozusagen nur fürs Finanzamt schafft. Nein, es sollte Ihnen als Gründer ja auch hoffentlich die Möglichkeit geben, Ihr Unternehmen besser zu führen. Ja, dann eben Controller heißt ja nicht Kontrolle, sondern Steuern. Aber leider wird es heute eben immer mehr für Finanzamt gedacht. Aber eigentlich ist das eine faszinierende Aufgabe, nämlich neben auch Steuerungsinstrumente zu haben, mehr und besser es zu machen. Aber leider sehen wir immer das Produkt, anstatt uns zu fragen, was ist die Aufgabe, die dieser Controller macht. Und der braucht eben, wie viel Cash man hat. Ich meine, die entscheidende Frage beim Startup ist nicht, ob man Gewinn oder Verlust macht, sondern kann ich meine nächste Rechnung zahlen? Und dafür brauchen die den. Jetzt kann man den Buchhalter, der langweilig ist, digitalisieren oder sich fragen, wie kann ich eigentlich eine bessere Bank bauen, die mir einfach hilft, diese Sachen zu machen. Und das ist die Firma Xero aus Neuseeland, die es wagt, Schönheit und Buchhaltung in einen Satz zu bringen. Beautiful Accounting Software. Und das Spannende ist dort, in Australien haben die Gesetze sich sogar geändert, weil es ist doch total logisch, dass man Beleg mit dem Teilhandy fotografieren kann und er direkt durchgebucht wird. Mit der Umsatzidentifikationsnummer ist er auch eindeutig identifizierbar. Aber nein, in europäischen Ländern muss man immer noch Papier einreichen. Und die Australier haben gesagt, ja, machen wir es doch den Leuten einfacher. Und es war noch nie so einfach für ein Unternehmen, ihre Steuern einzureichen, ihre Cash-Bestände zu managen und alle haben profitiert. Aber das ist wichtig, wir digitalisieren immer die Vergangenheit, anstatt zu fragen, was können wir eigentlich machen. Und das Gleiche sieht man eben bei Taxis, jetzt kann man über Uber lösern, wie man möchte, aber kein Mensch möchte das haben. Uber ist ja nicht erfolgreich geworden, weil das Taxigewerbe so unglaublich brillant ist, sondern weil eine riesenoffene Flanke ist, nämlich ich weiß schon nicht, in welcher Stadt ich manchmal welche Nummer überhaupt anrufen muss. Und wer solche Flanken aufmacht, ist logisch, dass dann Leute reinspringen. Es ist dann leider eine Firma mit einem sehr komischen oder Unternehmensgeist gewesen, die eben das anbieten. Aber was der Kunde ja sucht, erfüllen die ja hervorragend. Nämlich sicher in einer Stadt von A nach B kommen. Wenn das die Taxis auch mal hinbekommen würden, für einen vernünftigen Preis, dann wäre das hervorragend. Und das ist wichtig, wir müssen aufhören, die Vergangenheit zu digitalisieren, anstatt zu gucken, was ist die Aufgabe, die wir machen. Und dann sieht man eben auch, kein Mensch braucht LKWs, sondern was wir wollen, ist Logistik, nämlich Güter von A nach B bewegen. Und das ist der Rotterdamer Hafen, wo sie schon seit über 20 Jahren autonome Logistik machen. Da sieht man erst, was das Potenzial ist, wenn man sich eben von dem heutigen Produkt löst und fragt, was ist die Aufgabe, die wir für den Kunden machen. Um diese Welt zu gestalten, sie einerseits nachhaltiger zu machen, aber auch diese Technologie zu lösen und kundenzentrierter zu werden, brauchen wir eben neue Boxen zum Denken und auch neue Prozesse, um sie zu füllen. Weil man kommt nicht auf Airvine, wenn man in Branchen denkt. Sondern man muss sich sehr genau überlegen, was die Aufgabe, die ich lösen möchte, und dann baue ich darum mit neuen Mitteln ein Geschäftsmodell. Und das ist auch zum Beispiel so eine Frage, wer glaubt von Ihnen, welche Innovation hat den größten Schub in der wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungsländern gebracht? Irgendeine Vorstellung, was das war? Ja, das Handy. Also, aber die Frage ist, müsste man sich ja auch stellen, welche Innovation hat es ermöglicht, dass in allen Entwicklungsländern heute Mobilfunksysteme existieren? Sprich, dass diese Herren alle glücklich ein Handy in der Hand halten und der Einzige in der Mitte keins hat. Das GSM wäre das klassische Frage, wäre technologisch. Klar, es musste da sein, logisch. Genau. Aber das ist das Spannende. Wir haben normalerweise keine Box für dieses Ding, weil wir denken in technischen Innovationen. Und plötzlich ist das Einzige, was uns fehlte, war das Ertragsmodell. Ein anderes Ertragsmodell hat es plötzlich komplett geöffnet. Und ich wohne in der Schweiz, bin jetzt auch Schweizer, bin aber als Ausländer natürlich in dieses Land gekommen. Und das Erste, was man als Ausländer ist für eine Telekom-Gesellschaft, was ist man? Ein Risiko. Ja? Jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, ist ein Risiko für eine Telefongesellschaft. Weil er hat ja keine Kredithistorie etc. Häufig sind die Adressen nicht klar. Aber wer hat denn auch das größte Bedürfnis nach Kommunikation? Der, der frisch ins Land kommt. Und als wir nur noch die Welt hatten mit Rechnungszahlen, haben wir denen einfach kein Telefon gegeben. Ich musste 500 Schweizer Franken Kaution hinterlegen. Und mit Prepaid, wo haben wir das gelöst? Das heißt, ein Segment, nur weil wir das falsche Ertragsmodell hatten, konnten wir ein Riesensegment der Kunden nicht ansprechen, die ein Riesenbedürfnis dafür hatten. Und ich fand es sehr schön, wenn man sah, welche so diese Bedürfnispyramide der Flüchtlinge, dass das Smartphone, wahrscheinlich trinken Smartphone, war so ganz oben. Und das ist nachvollziehbar. Wissen Sie, wer der größte Wettbewerber für Schleuser in Europa war oder ist heute? Früher brauchten sie einen Schleuser, weil sie ja nicht wussten, wo sie sind und wo sie hin wollten, mit welchen Mitteln, haben sie einen Schleuser beschäftigt. Der ist zusammengebrochen, der Markt. Oder nicht immer, aber er ist deutlich kleiner geworden. Was ist heute das Mittel, um in einer Gegend, wo sie nicht wissen, wo sie sind, zu einem Ort zu kommen, wo ihre Kollegen sind? Was nutzt man dafür? WhatsApp zum Kommunizieren mit der und die Karte heißt Google Maps. Also wer hätte gedacht, dass Google Maps das ganze Schleusergeschäft verändern wird? Weil wir denken immer, das Produkt würde digitalisiert. Nein, die Frage ist ja, in einem Feld, wo ich mich nicht auskenne, von A nach B zu kommen. Und das löst nun mal Google Maps sehr gut. Und das macht es eben so spannend, dass plötzlich, wenn man Schleuser bekämpfen will, kann man alle Grenzen öffnen oder man gibt ihnen die Mittel zur Verfügung, das selber zu machen, etc. etc. Plötzlich ganz andere Möglichkeiten gibt. Wir hatten das Prepaid. Der Herr Rausing, das ist jetzt keine riesen nachhaltige Innovation, die er hatte, aber es ist so interessant, was er aus der Technologie gemacht hat, nämlich Tetrapacks, bestehen aus Karton und Aluminiumfolie damals und man konnte Milch lange haltbar verpacken. Ist auch im Bereich der Lebensmittelverschwendung auch eine riesen Innovation gewesen. Heute natürlich viel zu viel, aber so ist das nun mal manchmal. Was verkauft der Herr Rausing? Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt das Patent. Was macht man dann? Und Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können so ein bisschen reich werden oder so richtig, richtig reich werden. Was machen Sie, wenn Sie so ein bisschen reich werden wollen? Sie sitzen einfach so schön da vorne. Wenn man ein bisschen reich werden will. Sie haben jetzt so ein geiles Patent. Ja, ist schon spannend. Produzieren, das ist immer die lange Arbeit. Ja, genau. Das Erste ist immer, man verkauft das Patent. Aber eben keine Wertschöpfung. Jetzt aber das Spannende. Sie sagen, ja, dann produziere ich das denn. Ja, was produzieren Sie denn? Ja, also Sie haben ja nur ein Patent für Karton mit Aluminium verschweißen, wo es dann so Getränkekartons rausgibt. Was verkaufen Sie denn? Es ist ganz normal, dass jeder sagt, ja, ich verkaufe es dann. Und dann, wenn man mal konkret wird, ist, was steht denn auf der Rechnung nachher drauf? Und als Unternehmer müssen Sie nachher wirklich genau wissen, was Ihr Produkt ist, weil Herr Rausing hätte jetzt ohne Probleme Maschinenbauer werden können. Also das war er vorher. Aber man kann die Maschine nicht kaufen. Sondern was er verkauft, ist verpackte Leistung. Und das war seine Innovation. Warum? Die Kunden konnte man natürlich sehr schnell rein, weil sie keine Vorabinvestitionen hatten. Was dazu geführt hat, dass man es mal ausprobieren konnte. Die hatten ja Glasflaschen, Befüllungsanlagen. Der Nachteil von dem Modell ist natürlich, und wenn man einmal drin ist, produziert man und das ist, ja, man ist angefixt und man kommt relativ schwer wieder raus. Was ist denn der Nachteil finanziell von dem Modell? Sie müssen alles vorab investieren. Und Sie merken, es ist nicht das Geschäft, das Produkt, was allein entscheidend ist, sondern die Frage ist, was machen Sie mit dem Produkt? Also das Produkt schafft eben keinen Wert, sondern Sie müssen leider über das Geschäftsmodell gehen oder Business Design oder Geschäftskonzept oder wie immer wir das nennen wollen. Das schafft den Wert. Und das ist extrem wichtig. Also Sie können so eine Glasflasche, die wiederbefüllbar ist, die ist unheimlich einfach zu erfinden. Das ist Da können Sie Komponenten zu irgendeiner Flaschenhersteller gehen, das ist, aber dann verkaufen Sie die mal. Was ist denn der Vertrieb überhaupt? Oder ich hatte in St. Gallen eine Gruppe Studenten, die hatten eine tolle Idee, nämlich Äpfel, die einfach von Bäumen fallen. Es gibt ja ganz viele Apfelbäume, die heute nicht geerntet werden. Die haben sie mit Behinderten eingesammelt und haben Saft daraus produziert. Super. Presse war voll. Problem ist nur, sie haben 20 Tonnen Saft gerade dann im Keller liegen. Wie verkaufen sie denn diesen Saft, der dann auch nur 4 Monate haltbar ist? Das ist die größere Herausforderung. Die Produktion war, das hat man im Griff gehabt, aber machen Sie mal 20 Tonnen Saft im Vertrieb. Und das merkt man eben, das ist dieses Zusammenspiel eben dieser Komponenten. Und das ist auch ganz wichtig, also wenn irgendeiner Lust hat, das als Unternehmensidee zu machen, sehr gerne. Wir haben ganz tolle Heizungen, die sind alle AAA, super. Ich kann Sie nur beruhigen, diese Top-Heizungen sind richtig mäßig bei Ihnen eingebaut und Sie haben keine Ahnung, ob die im Haus optimal funktioniert oder nicht. Und das ist eine Studie, die wir gemacht haben, dass, ich muss immer aufpassen, 80-90 vertausche ich immer, ein großer Hersteller weiß von seinen 80% seiner Geräte nicht, wo sie eingebaut sind. Und wenn sie dann gerufen werden, im Notfall, dann sind 90% der Heizungen noch in Werkseinstellung. Ja, das heißt, wir haben Top-Produkte, die vollkommen am Haus vorbei eingebaut werden. Und wir können uns nicht einigen, ob wir jetzt 10%, 20% oder 30% zu viel Energie verbrauchen, nur weil das Geschäftsmodell es nicht schafft, dass die Heizung, die top-technisch ist, auch so eingebaut wird. Die meisten Vermieter interessiert es auch nicht. Warum? Weil die Nebenkosten tragen sie als Mieter. Sie als Mieter haben aber keinen Einfluss auf die Heizung. Und das ist so ein Investoren-Nutzer-Dilemma, was wir in ganz vielen Dingen haben. Und wer da ein Geschäftsmodell bietet, der kann natürlich sehr viel erreichen. Ich kann Sie auch beruhigen. Wie viel von Ihnen, wenn Ihnen kalt ist und Sie kommen nach Hause, Sie haben so ein Thermostat und es ist kalt. Was machen Sie mit dem Thermostat? Ich frage mal Sie da mit der Brille. Ganz aufdrehen. Auf 5, ne? Ja, genau. Also so ist der Mensch und so reagieren 90% der Leute. Der Ingenieur hatte eigentlich gedacht, Sie drehen nur 1 hoch, dann kommt nämlich die volle Heizleistung und dreht dann automatisch runter. Und da merkt man, es ist vollkommen am Menschen vorbei entwickelt worden, weil die Menschheit immer noch das Gefühl hat, das hätte etwas mit dem Ventil zu tun. So, und wer ist dann schon wieder derjenige, der es löst? Es ist Google mit dem Kauf von Nest. Warum kriegen wir das nicht hin? Ja, das ist die Erkenntnis, es ist ganz normal, also wie Sie reagieren. Ich habe einen Ingenieur, nee, für mich war es unvorstellbar, dass Leute nicht wissen, was ein Thermostat ist. Ich bin heute, da gehe ich davon aus, dass ich außergewöhnlich bin, und der Rest normal. Weil ich behaupte, 90% haben keine Ahnung, was ein Thermostat ist. So, und das ist unlocker, verschwenden Sie 20% mit Ihrem Verhalten. Aber es liegt nicht an Ihnen, sondern wir oder die Unternehmen bauen Technologie, die nicht für den Menschen abgestimmt sind. Und das sind alles Ansatzpunkte, wo wir mit Innovation anfangen können, nämlich mal schauen, wie können wir für die Menschen machen. Ein Riesenbedarf in dem Bereich. Eben nicht nur Häuser isolieren, sondern die Technik so machen, dass wir auch verstehen, was sie auslöst. Das heißt, das Geschäftsmodell ist entscheidend für die Wertschöpfung und nicht allein das Produkt oder die effizienteste Prozess. Ich benutze bewusst den Begriff Geschäftsmodell, egal wie viel Faltin immer darüber mösert, weil es ist ja nur die Frage, was wir unter Geschäftsmodell verstehen. Und wir sind dann über die Definition dann am Ende doch sehr einig. Nämlich als erstes ist ein Geschäftsmodell etwas, das ist ein Bauplan. Ja, das kennen Sie, Sie schieben so Kästchen durch die Gegend. Aber das macht nicht den Unterschied aus. Ein Geschäftsmodell muss genauso beschreiben, welchen Sinn Sie stiften. Für Mitarbeiter, aber auch für Kunden. Und da sind wir dann sehr, sehr nah an der Frage, warum muss es Ihr Unternehmen überhaupt geben? Weil der Kunde muss ja sagen, hey, das ist so gut, das gibt mir Sinn, etwas Dinge anders zu machen. Und man kann nun mal über Nespresso, über die Art herziehen, aber irgendwie sind die Kunden ja immer noch begeistert. Obwohl sie wissen, diese Aluminiumkapseln ist ein Albtraum. Aber können wir das nehmen, was sie begeistert und eben auf ein sinnvolleres Geschäftsmodell auch in der Umsetzung bringen? Und das ist eben entscheidend. Wir müssen uns im Geschäftsmodell überlegen, nicht nur ein bisschen besser zu sein, sondern so ein Wow zu finden, was im Geschäftsmodell eben auch beschreibbar ist. Und das ist ganz entscheidend. Sie müssen so eine Magie haben in Ihrem Geschäftsmodell, was Sie anders macht, was Leute darüber erzählen lässt. Und was ist so ein Geschäftsmodell? Das sind vier Dinge oder vier Elemente. Das erste ist, was begeistert den Kunden? Weil die einzige Daseinsberechtigung für ein Unternehmen ist Kunden. Sie können noch so viele gesellschaftliche Probleme lösen, wenn keiner es ihnen abkauft, machen sie ein NGO draus. Aber es ist kein Unternehmen. Das zweite ist, wenn sie was versprechen, dann müssen sie es auch erfüllen. Da haben wir auch eine riesen Diskrepanz. Ja, wir versprechen Nachhaltigkeit und dann kommen Aluminiumkapseln rein. Die könnten ja recycelt werden, aber das System ist eigentlich Schrott. Wenn Cradle-to-Cradle-Konzepte wären, dann könnte man es auch erfüllen, was man nach vorne eben beschrieben hat. Dann muss es sich rechnen. Und das heißt nicht Maximierung, sondern es heißt einfach, es muss mehr Geld reinkommen, als sie zahlen. Und ich finde das immer lustig, wenn Sie mal die Kalkulation von der Tee-Kampagne sehen. Die ist profitabel. Und das ist auch der Grund, warum Herr Faltin so locker gewisse Dinge machen kann. Weil er ein Geschäftsmodell gefunden hat, wo er den Bauern mehr zahlt, die Abnehmer weniger. Ja, wie funktioniert das? Er hat all diese Zwischenhändler disruptiert. Die hassen ihn. Hat es ihn irgendwie interessiert? Nö. Aber der Bauer hat profitiert und der Kunde hat profitiert. Das ist nun mal eine gute Idee. Und da muss man einfach auch so stehen, Geld verdienen. Und je mehr, also je höher Ihre Marge ist und der Kunde findet das super, desto mehr Fehler dürfen Sie auch machen. Weil dann können Sie auch mal neue Dinge ausprobieren auf dem Weg. Und was wir immer vergessen ist, am Ende oder am Anfang bei Faltin, es ist immer der Mensch. Nämlich, wer ist mein Team und welche Werte teilen wir? Dieser Unternehmensgeist. Und Sie merken, das gleiche Unternehmen, was unheimlich getrieben ist, einen Exit an der Börse zu machen, wird ganz anders funktionieren als das gleiche Unternehmen, was man an seine Erben oder an seine Enkel vererben möchte. Man wird anders funktionieren, obwohl die anderen Teile vielleicht gleich sind. Aber dieser Unternehmensgeist macht den Unterschied und dort müssen Sie sich überlegen, teilen Sie das auch im Team? Weil wenn Sie Leute haben, die eben nur so funktionieren, die alle einen Exit machen, die anderen wollen vererben, werden Sie nie ein Unternehmen aufbauen können. Jetzt gehe ich mal die Teile durch. Als erstes steht die Value Proposition. Und das ist einer der wenigen Begriffe, die ich immer gerne aus dem Englischen verwende, weil Nutzenversprechen ist so ein furchtbares Wort, was weder im Deutschen existiert, noch irgendein ein Konzept dahinter steht. Und Value Proposition hat diesen Begriff to propose in sich. Und das heißt ja auch Heiratsantrag stellen. Und eine Value Proposition ist nichts anderes als ein Antrag an den Kunden, in eine Beziehung zu gehen. Und da haben wir zum Beispiel gerade ein Pärchen, das bei Heiratsantrag so richtig lächelte, weil der Antrag ist ja das Einfache im Leben. Die Erfüllung nachher, nämlich das auch umzusetzen, was ich verspreche, ist der schwierige Teil. Und das scheint euch ja gelungen zu sein, wenn ich euch so sehe, so gerade so schöne Dinge bei euch auslöse. Und das ist das Gleiche, der Value Proposition, das ist ein Versprechen. Nämlich dafür muss ich wissen, wer ist überhaupt mein Kunde? Welche Aufgabe löse ich für den Kunden und sich eben dann zu überlegen, welchen Nutzen stifte ich. Und das ist ganz wichtig, man muss sich vom Produkt lösen. Weil was macht der Kunde mit einer Bohrmaschine? Dübeln und schrauben. Was ist die Aufgabe, die der Kunde damit lösen möchte? Genau, ein Bild aufhängen. Und das ist eben der Unterschied. Wenn Sie Bohrmaschinen machen, dann optimieren Sie Bohrmaschinen und nicht die Frage, wie können Sie besser Bilder aufhängen. Und man merkt es dann, es gibt viele Dinge, die an Bohrmaschinen nerven. Sie sind laut, sie vibrieren, sie sind staubig etc. Und wenn man in der Kategorie bleibt, macht man einfach nur bessere Bohrmaschinen. Aber die Frage müsste ja mehr sein, was löse ich eigentlich damit? Nämlich keiner braucht die Bohrmaschine. Wir heuern nur das Produkt an oder eine Dienstleistung, um eben eine Aufgabe zu lösen. Aber das Produkt ist immer nur das Mittel und nicht das Ziel. Und das ist ganz entscheidend. Trennen Sie sich von Ihrem Produkt und überlegen, was löst das eigentlich beim Kunden für eine Sache aus. Weil dann sieht man nämlich auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, die Bilder aufzuhängen. Nämlich man kann Hammer und Nagel verwenden, man kann Powerstrips von Tesa benutzen oder man leiht sich die Bohrmaschine und dann ist der Markt von Bosch kaputt. Also wenn die Sharing Economy richtig abhebt, dann hat Bosch ein Problem. Weil die durchschnittliche Bohrmaschine macht, glaube ich, in ihrem Leben 17 Minuten ist sie im Einsatz. Rest liegt sie herum. Da wird aber Bosch nie auf die Idee kommen, weil ihr Produkt, sie verkaufen ja Bohrmaschinen. Aber wenn Sie jetzt sagen, Bilder aufhängen ist mein Geschäft, dann werden Sie ganz andere Lösungen haben. Und in der Schweiz haben wir ein, oder in Liechtenstein haben wir ein Unternehmen, das sagt nicht mehr, Sie sind Powertool-Hersteller, sondern Befestigungstechnik, das ist Hilti. Und die lassen sich auch heute schon nicht mehr die Maschine bezahlen, sondern die befestigte Tunneldecke. Weil wie wir es machen, das überlassen wir den Profis. Und man bezahlt dann nur noch für die Befestigung. Führt zu ganz anderen Lösungen, wenn man so denkt. Und so muss man das nochmal haben, das hatten wir ja, dass eben Produkt keinen Wert schafft oder keine glücklichen Kunden, sondern man muss sich überlegen, was ist die Aufgabe, die mein Produkt löst. Dieses Produkt muss in der Value Proposition dann angesprochen werden und die Value Proposition muss komplett vom Geschäftsmodell gelöst werden. Und das ist ganz wichtig, wir haben immer das Gefühl, die Value Proposition wäre das Produkt, aber das ganze Geschäftsmodell muss es erfüllen. Also wenn Sie zum Beispiel nachhaltige T-Shirts aus Biobaumwolle versprechen und dass wirklich auch die Leute sagen, hey, das ist eine super Idee, machen wir, aber Sie stellen dann nur Praktikanten ein unterhalb des Mindestlohns, dann haben Sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Weil eben nicht das Produkt nur perfekt sein muss mit Biobaumwolle, sondern auch die Beziehung oder die menschliche Seite in dem Ganzen. Also weil spätestens dann schießt das irgendwie zurück. Und diese Schizophrenie, dass das ganze Geschäftsmodell es machen muss, das ist eben auch die große Kunst des Unternehmers, dieses zu lösen. Haben Sie das Problem auch früher gehabt? Wie stelle ich einen Weihnachtsbaum gerade auf? Wer hat nicht mehr das Problem? Das Wolf, ne? Ja. Ich behaupte, du hast den da. Ja? Das heißt, das ist ein Bauer aus Bayern gewesen, der einfach gesagt hat, was für ein Schmarrn ist denn das? Weihnachtsbäume aufzustellen ist so schwierig, weil man muss auf dem Boden liegen. Der irgendeiner hilft einem, den in den Ständer reinzustellen. Da muss man auf dem Boden so Eisendorne reindrehen. Da sagt, das geht doch anders. Und hat dann einfach diesen Ei erfunden, diesen Herrn Grinner Weihnachtsbaumständer, und wo man draufdrückt und er ist eingerastet. Das ist jetzt keine riesen technische Innovation. Es gab übrigens keine Marktstudien, wie groß der Markt war, aber ihr müsst mal lesen, was Leute von diesem Ding halten. Nämlich Simply Saved My Marriage. Warum? Weil vor Weihnachten ist der größte Stress, wenn die ganze Familie kommt und der Baum kann ja nicht gerade sein, wenn einer unten liegt und einer nur da den hält. Weil einen Baum muss man von zwei Seiten sich angucken, sonst hat man ihn nur eine Achse. Und ihr kennt das, Weihnachten ist Stress und alle wollen sich ja lieb haben. Geht nicht. Grinner hat es gelöst. 30 Millionen Mal verkauft. Es hat keinen Markt gegeben. Und heute wird in China die Copycats von dem Ding unter Mr. Grinner verkauft. Der ist ein Brand. Weil er nur ein Problem gefunden hat, wo er sagt, also Haltin sagt ja immer, Opportunity-driven ist nicht gut. Ja, wenn man da das mit Passion löst, Weihnachtsbäume gerade hinzustellen und mit Freude das macht, kann man verdammt viel Freude auch der restlichen Menschheit beschäftigen. Ich habe leider zu wenige Beispiele, oder das Beispiel mit diesem hellischen oder schwäbisch-hellischen Schwein ist ähnlich. Der hat gesagt, es muss doch anders gehen, dass ich nur dieses 0815-Schwein habe, und hat dann eine ganze Verwertschöpfungskette aufgebaut, aber hat die Kunden begeistert dabei, weil es geht und weil er dran geglaubt hat. Jetzt gehe ich mal ganz Bereich. Kunst. Ja, jeder soll Künstler werden. Aber welche Aufgabe löst denn Kunst überhaupt? Warum kaufen Sie Kunst? Haben Sie Kunst an Ihrer Wand? Nee, aber es ist jetzt zum Beispiel genau die Frage. Aber Sie haben, also allein schon, dass ich Sie erschreckt habe mit dem Wort Kunst. Aber ich bin mir sicher, Sie haben irgendwas an Ihrer Wand. Und was ist das? Bilder. Und wofür haben Sie die gekauft? Genau. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Nämlich 99% der Bilder werden zur Dekoration bezweckt. Und das ist ein Markt, der ist vollkommen legitim. Weil Sie freuen sich ja. Weil Kunst immer so als schwerer Begriff verwendet wird. Aber das ist ein Markt, der vollkommen funktioniert. Ein Kollege von mir hat einen Vater, der hat mit Beuys zusammen studiert. Und der hat sich irgendwann entschieden, ja, ich wohne auf irgendeinem kleinen Dorf, also ein Kurdorf in Deutschland, Bad irgendwas. Und der hat akzeptiert, dass er nie dieser Beuys wird, der dann eben richtige Kunst macht, sondern er hat dekorative Kunst gemacht, die die ganzen Besucher dieses Kurbades gekauft haben. Und der war einer der wenigen Künstler, die richtig gut davon gelebt haben. Weil jede Arztpraxis in diesem Dorf oder von seiner kleineren Stadt war mit seinen Bildern voll. Weil er war der Künstler. Ist legitim, ist jetzt nicht der Beuys, aber ist auch egal. Wofür gibt es noch Kunst? Ja, Kunst kann auch ein Statussymbol sein, nämlich zu zeigen, ich gehöre dazu. Kann man immer sagen, welches Land gerade besonders reich wird, das kauft das teuerste Bild. Und Picasso bietet dann natürlich mit so richtigen männlichen Statussymbolen auch das entsprechende Bild. Weil ein Kasake oder ein Oligarch kann einfach sagen, ich bin jetzt kulturell hochwertig, weil ich einen Picasso bei mir hängen habe. Da geht es überhaupt nicht um Kunst, da geht es um Statussymbol. Das ist ein ganzer Markt, funktioniert ganz hervorragend. Sie müssen Zyniker sein, wenn Sie in dem arbeiten wollen. Aber so funktioniert ein Galeriengeschäft. Ihre Vorstellung wäre eben eher das gewesen, Kunst als raison d'être oder über das Dasein nachdenken, können Sie nur in Museen machen. Ist vollkommen unkommerziell. Die Aufgabe, das zu machen, ist eigentlich die Ursprungsidee, aber der Markt ist sehr, sehr klein. Und Sie müssen sich entscheiden, wollen Sie dekorativ, da können Sie von leben, oder wollen Sie das machen? Das ist Ihre Entscheidung. Und Sie merken, dann hat das sind ganz unterschiedliche Märkte. Wer geht sonst? Wer geht gerne auf Vernissagen? Katrin, warum? Ja, aber du gehst auch gerne wegen dem Apéro dahin, oder? Weil man trifft neue Leute und es hört sich doch einfach viel besser an, als zu sagen, ich gehe heute in der Bar mit ein paar fremden Leuten quatschen, gehe ich in eine Galerie und da geht dann über Bilder. Es ist doch super, auch Leute kennenzulernen. Ich bin ja froh, dass ihr noch das Gefühl habt. Für mich ist das dieses Socializing ein ganz wichtiger Aspekt und damit können Sie auch erfolgreich eine Galerie führen, indem Sie einfach Leute sagen, das ist unser intellektueller Austauschtopf dieses Städtchens und dann kauft man vielleicht auch mal ein Bild über die Zeit oder man trifft andere Leute. Und Sie merken, Kunst kann sehr unterschiedliche Aufgaben lösen und es ist immer die Frage, welchen Weg wollen Sie wählen? Und dann gibt es noch einen Markt für Kunst, das ist der hier, kennen Sie das Werk? Das ist ein benutztes Pissoir von Duchamp und Duchamp hat das 1917 an eine Bilderausstellung eingereicht, weil ihm der Kunstbetrieb in Paris so auf den Sack ging und er hat das ziemlich deutlich mit einem benutzten Pissoir gemacht. Und das war das erste Mal, wo Kunst als Provokation wurde. Leider ist der Markt heute komplett zu. Also es gab schon Hinrichtungen, Tote, Vaginas von Jeff Koons, alles gegeben. Sie können heute nicht mehr provozieren. Es sei denn, sie malen wieder wie Nazis. Also so darstellende Kunst. Das schockiert auch wieder. Blonde, halb gut gebaute, nennt sich Leipziger Schule. Können sie auch wieder provozieren. Aber das hat nichts mit dem Markt zu tun, mit dem Sie sind. Und das ist entscheidend. Lösen Sie sich von diesem Verständnis, dass das Produkt irgendeine Rolle oder alleine spielt, sondern welche Aufgabe lösen Sie für den Kunden? Der Kunde kauft nicht ein Produkt, sondern die Lösung für seine Aufgabe. Und als Künstler können Sie sich jetzt entscheiden, welchen Markt Sie gehen. Problem ist, Sie wollen immer dieses raison d'être Nachdenken haben, aber es gibt keinen Markt oder einen relativ kleinen Markt für diesen Bereich. So, jetzt haben wir da dieses Versprechen. Das war ja auch einfach, aber Sie scheinen noch was anderes hinzubekommen in der Beziehung, nämlich Sie können das auch erfüllen, was im Heiratsantrag drin stand. Das ist genauso entscheidend. Und dafür brauche ich natürlich ein schönes Produkt, was auch das erfüllt, aber ohne Vertriebswege, damit das Produkt auch zum Kunden kommt und auch die Werthaltigkeit kommuniziert, können Sie das nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben diese Flasche hergestellt und sagen jetzt, super, ich möchte möglichst viele Leute erreichen mit dieser Glasflasche und Sie sagen, ja, ich muss jetzt über den Pennymarkt gehen. Ja, weil der erreicht ja viele Leute in gewissen Bereichen und Sie werden sofort merken, Ihr Produkt passt nicht zum Vertriebskanal. Weil das geht dort unter und in dieser Masse der Billigware funktioniert nicht. Das heißt, auch Ihr Vertriebskanal muss natürlich auch passen zu der Value Proposition und kann die auch übertragen werden in diese Richtung. Dann müssen Sie es auch produzieren können. Da kommt die Idee vom Komponenten rein. Aber es ist wichtig, Sie müssen definieren, was die Produktion ist und sich dann überlegen, was sind die Bereiche, die Sie selber machen, also die Komponenten, wo Sie die Kernressourcen oder die Kernfähigkeiten haben. Und das andere ist, dass wir aus, was Sie ausgeben. Und Sie als Unternehmen haben so vier Aufgaben. Die erste ist so Kundenversteher sein. Das war die Value Proposition. Und bei der Geschäftsarchitektur müssen Sie Geschäftsarchitekt sein. Und der Architekt mauert ja auch nicht selber, sondern er sagt, wo was wie hinzukommen hat. Und das müssen Sie als Unternehmer machen. Sie müssen diesen Bereich haben. Und jetzt kommt der nächste Punkt, ist das Ertragsmodell. Und Sie müssen Basisökonom sein. Sie müssen wissen, wie was wo Geld fließt. Sie müssen nicht der Buchhalter sein. Aber Sie müssen ein Grundverständnis für diese Geldflüsse haben. Wie Faltin das sehr gut hinbekam, wo er einfach gesagt hat, da ist so viel Marge drin, ohne Leistung. Und er singt ja immer ein Liebes- oder ein hohes Lied auf die Logistiker. So eine DHL oder eine Danzas, das sind so Speditionsunternehmen, weil er kann in Indien sagen, dieser Container in 4 Wochen in Berlin. Der muss sich nicht drum kümmern, weil die übernehmen ihm diese Komponente und die haben ihm geholfen, das zu zerstören, was früher eben mit Zwischenhändlern funktioniert. Und das muss man verstehen, dieses kompletten Zusammenhänge, wie viel Geld ist. Und wenn Sie im Handel sind, wir hatten letztens, ich weiß gar nicht, ob sie da ist dieses Jahr, die macht Kokosnussimport, so Kokosnussprodukte. Und sie seufzte letztens und sagte, ich habe gerade 300.000 Euro in einem Container auf dem Schiff. Dann versteht man, was man für ein Geschäft ist. Nämlich Handel heißt, Dinge kaufen. Und dann gehören die einem und dann sind die erstmal den Weltmeeren ausgesetzt. Das sagt alles. Ich habe 300.000 in einem Container auf dem Schiff. Wenn das Schiff, der Container runterfliegt, ist ihr Geschäft weg. Sie versteht das und hat das dementsprechend natürlich auch abgesichert, damit es dann funktioniert. Und der Teil ist immer so relativ unbeliebt, aber ohne die Ökonomie zu verstehen Ihres Geschäftes wird es schwierig. Dafür müssen Sie verstehen, wie Ihre Kosten sind, wann fallen die an, fallen sie früh an, fallen sie spät an. Wie können Sie es strukturieren? Können Sie das gewisse Sachen auslagern und sich natürlich auch überlegen, wofür verdienen Sie Geld? Da kann man eine ganze Veranstaltung nur zu machen. Wie kann man eigentlich ein Geschäft so strukturieren, dass man mit möglichst wenig Mitteln großen Impact hat? Dann eigentlich das, was am Anfang steht, nämlich Sie als Mensch. Wer ist eigentlich in dem Team? Welche Werte oder was können Sie auf der harten Seite, aber auch welche weichen Sachen können Sie? Und dann natürlich, welche Werte teilen Sie? Bin ich ja gerade schon eingegangen. Und häufig ist das Fundament für alles andere. Der Mensch hat eine Idee, bringt ein Team hinter diese Idee zusammen und darauf baue ich dann ein Geschäft. Aber dieses Teambauer, wie ich ihn nenne, diese Rolle reicht nicht, wenn ich es nicht schaffe, die anderen Komponenten auch entsprechend hochzuziehen. Und das ist eben, ich mag das Balance-Beispiel, weil die Welt, Sie müssen als Unternehmer eben diese 4 Bälle oben halten und Sie sind immer, irgendeiner ist gerade am Runterfallen. Ja, weil wenn Ihre Value Proposition grandios ist, kommen plötzlich zu viele Kunden, dann können Sie nicht liefern. Dann haben Sie zu viele Investitionen, das kann wieder Ihr Tod sein, weil Sie einfach das Geld zu spät vom Kunden bekommen und Sie haben die Ausgaben vorher. Ja, wo haben Sie denn plötzlich die Mitarbeiter her, die dann auch so schnell das liefern können? Dann haben Sie einen Hype und jetzt geht es mal vielleicht nicht mehr ganz so schnell weiter. Da haben Sie super Mitarbeiter, aber wissen nicht gerade, was Sie mit denen anfangen sollen. Und das ist das, was ein Unternehmer andauernd macht. Er hat nur Bälle oben und hofft, dass es alles immer gut geht. Und eben, wenn einer runterfällt, dann wird es eben schwierig für das Gesamte. Dann kann man das so zu einer Canvas zusammen machen. Entscheidender als die Canvas ist die Geschichte, die da immer hintersteht. Rechts haben wir die Value Proposition, eben, wer ist mein Kunde, Aufgabe und den Nutzen. Dann auf der linken Seite die Produktion oder die Geschäftsstruktur. Und das hängt natürlich alles zusammen. Weil wenn Sie das Angebot, muss über einen Vertriebskanal dann zum Kunden kommen und Sie müssen produzieren, aber die Produktion hört eben nicht bei Ihnen im Unternehmen aus, sondern es muss dann so in Schritten ja auch zum Kunden gehen und der Kunde macht ja auch noch Dinge damit. Weil der Kunde kauft ja nicht ein Produkt, sondern den Nutzen dieses Produktes. Das Ganze basiert dann auf dem Ertragsmodell, wo eben links die Kostenseite ist, das ist das Blaue, und rechts der Wert, weil Sie sollten eben Geld vom Wert nehmen und weniger nur von den Produktionskosten. Und eigentlich wie eine Wolke, die alles umschwimmt, ist der Unternehmensgeist in dem Ganzen. Und das ist eigentlich so, wie man gute Geschäftsmodelle baut. Träumen Sie vom Kunden aus, von einem ungelösten Aufgabe. Also zum Beispiel, und das kann auch im gesellschaftlichen Sinn sein, aber am Ende müssen Kunden kaufen. Nutzen Sie Technologie, um Leute und Dinge zu verändern. Technologie heißt nicht Hightech, sondern Sie können Bestehendes neu kombinieren. Es gibt kein Problem, warum Heizungen nicht auch perfekt im Haus eingebaut werden könnten. Das hat nur etwas mit der menschlichen Seite zwischen den Herstellern und den Sanitärinstallateuren oder Heizungsinstallateuren zu tun. Im Moment ist das eine reine finanzielle Beziehung, aber keine Liebesbeziehung im Sinne von, wir zusammenbauen ein besseres Heizung ein. Und wenn Sie das haben, einen Kunden verstanden haben, Technologie, um das zu lösen, bauen Sie ein Geschäftsmodell drumherum. Und dann hoffe ich, dass Sie überleben, aber auch nur vielleicht. Weil man muss brutal realistisch sein, dass da draußen sehr harter Wettbewerb ist und man häufig mit einer Idee anfängt und am Ende mit was ganz anderem rauskommt. Aber da merkt man auch, wahrscheinlich die wichtigste Komponente als Gründer ist der Unternehmensgeist, also die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Weil mit denen, wenn sie ein gutes Team haben, werden sie auch neue Dinge finden. Also was im Englischen dann Pivot heißt oder Wendepunkte. Und wie kann man das machen? Eben der Glaube, dass man von vornherein weiß, was richtig ist. Das ist Kokolores. Sondern es ist eine Entdeckungsreise. Und das Erste, was man vielleicht machen sollte, ist noch nicht weiter an seiner Lösung arbeiten, sondern an dem Verstehen, was eigentlich die Herausforderung ist. Wie funktioniert denn Vertriebssystem? Und ich hatte letztens den Walter Fuss bei mir, das ist ein Schweizer oder ist ein Minister gewesen für Entwicklungshilfe. Und die haben ganz viele hochspannende Projekte gemacht, eben Hilfe zur Selbsthilfe. Aber das Schwerste für sie war immer, wie kriegen sie die Distribution hin zum Endkunden? Weil Produktion ist relativ einfach, aber dann auch diese Leistung in Afrika mit dem Logistiksystem zum richtigen Kunden zu bekommen, in dieser letzten Meile, ohne dass da die Margen zu hoch sind, war extrem schwierig. Und das ist auch eben entscheidend, dieses Umfeld zu verstehen, nicht nur Kunden, sondern auch in welchem Umfeld ich mich beschäftige. Sich mal lösen von der Idee, die man heute hat, Umfeld, und dann sich zu entscheiden, hier, ich brauche, das ist das Problem, was ich wirklich lösen möchte. Ich habe ein tiefes Kundenverständnis und dann öffnet man sich wieder dem Horizont und sagt, ja, was wären wirklich Lösungsoptionen? Weil ihr werdet merken, eure erste Idee ist wirklich nicht die beste alleine, sondern wenn ihr noch sehr radikal schnell denken durch über den Kunden, werdet ihr noch bessere Lösungen finden, die trotzdem die gleiche Aufgabe lösen. Löst euch von eurer ersten Idee. Und dann aber wieder Ideenhorizont öffnen, Blickwinkel ändern, aber auch da wieder möglichst schnell was auf die Reihe stellen und etwas umsetzen. Weil erst wenn man was ausprobieren kann, weiß man auch, ob es funktioniert. Man kann Jahre an einer Idee arbeiten, aber man muss mit Prototypen anfangen. Und das ist so der Prozess, den man vorschlägt, ist eigentlich Design Thinking, nämlich nicht in Lösungen denken, sondern im Verstehen und dann Lösungen zu entwickeln. Entscheidend ist aber hier, dass wir eben nicht nur Produkte entwerfen, sondern dass wir ganze Geschäftsmodelle in diesen Design-Thinking-Prozess reinbringen. Weil das Entscheidende an dem Ganzen ist, ihr seid hochkreativ und ein Prozess hilft euch aber auch sehr analytisch da durchzukommen. Das Problem bei kreativen Leuten häufig ist, dass sie nichts, die haben immer mal eine neue Idee. Aber Unternehmertum heißt irgendwann mal machen. Boom, nächster Schritt. Nicht die nächste Idee ist entscheidend, sondern das, was ich gerade gemacht habe. Und so ein Prozess zwingt euch eben auch Dinge auszuprobieren und zu sagen, hier, ich muss etwas mal auf den Boden bekommen. Und das Ganze beginnt eben mit Customer Insights. Ich habe leider keinen Beutel mehr gefunden und das hat aber, Customer Insights ist etwas, das hat nichts mit Marktstudien zu tun, sondern beobachten, wer mein Kunde ist und welche Aufgabe löse ich für den. Und aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkt ist ja das Ding ein Albtraum. Das sind so diese Zuckerbeutelchen. Sie können ungefähr 200% mehr nehmen für ein solches Zuckerbeutelchen. Haben Sie sich mal überlegt, warum? Was ist die Aufgabe, die so ein Zuckerbeutelchen löst? Ja, warum ist das, für wen ist das wichtig, diese portionsweise verpacken? Der Schwund ist gar nicht das Thema, aber es ist Hygiene und natürlich, das Zucker fliegt durch die Gegend Und jetzt für den Nutzer, welchen Vorteil hat das für den Nutzer, so ein kleines Ding? Ja, gerade wenn man mit so, genau, es ist viel dosierbarer. Ja, man kann es aufmachen und dann so schön über den Schümli, irgendwie über die Milchcreme machen. Und früher hatte man die Zuckerwürfel, war einer oder zwei. Und wenn man so ein Pfft macht, macht es immer Pfft oder gar nichts. Also man kann plötzlich dosieren, also auch der Kunde hat einen Nutzen, weil kein Mensch braucht Zucker, sondern die Menge exakt, die er braucht dafür. Wie macht ihr denn so ein Zuckerbeutelchen auf? Macht mal schnell eine Handbewegung. Habe ich das schon mal hier erzählt? Das ist jetzt die erste Veranstaltung, die das sagt. Also 90% der Leute behaupten, sie reißen ihn auf. Wer hat das? Wer glaubt, dass man es so aufreißt? Ja, ne? Ist doch normal. Ich habe leider keins. Jetzt würde ich Ihnen einen zuwerfen, weil alle anderen haben es nämlich schon gesehen. Was macht ihr erst? Der Zucker in eine Seite dann aufreißt. Das Blöde ist, wenn ich euch fragen würde, würdet ihr alle nur sagen, also jetzt ist irgendwie schief gegangen, man reißt es auf. Und das ist ganz wichtig, der Kunde weiß häufig nicht, was er tut, obwohl er es jeden Tag tut. Männer unter uns, die nicht einen Bart tragen, wer rasiert sich nass? Ups, ja, nass. Wie häufig machst du morgens das oder so? Ich gehe mal von aus, junge 40 bist du, rasierst dich seit 24 Jahren ungefähr. Wie häufig machst du das? Ja, ich nicht, wie häufig dich rasierst, sondern wie häufig ziehst du es hoch? 40 Mal ist so eine Antwort. 20 Mal. Also, ihr macht es jeden Tag, seit 24 Jahren oder jeden zweiten Tag. Und es interessiert ihn berechtigterweise überhaupt nicht. Wenn ihr jetzt Rasierklingen herstellen wollt, ist das eine ganz entscheidende Frage. Wie viele Kilometer kann der nämlich machen auf der Haut? Also, zähl mal morgen nach. Es ist zwischen 70 und 80. Und das macht es aber fundamental, wenn ich euch fragen würde, würde es alles in die Hose gehen. Beobachterteil ist deswegen Kunden, wie sie verhalten haben. Wir hatten, der Thomas Rippel ist hier, mit ihm habe ich mal, oder meine Studenten, ein Rindvieh verkauft. Nose to tail. Das hört sich super an. Das ist Weidebeef, das ist wirklich das einzige Fleisch, was man essen sollte. Kam in Zürich super an. Ja, die Zahlungsbereitschaft ist ja auch da. Nur was, das wäre so Umfrage gewesen. Was ist das Problem? Jeder will es und keiner kauft es. Und das Problem war, wir konnten es nur in 2-Kilo-Paketen machen, damit sich die Logistik irgendwie rechnet. Und in Zürich haben wir leider den Nachteil, dass wir keine, oder die Küchen kommen vom Vermieter und wir haben kein Tiefkühlfach, sondern oder nur so ein kleines Tiefkühlfach, Eisfach. Damit ist das alles tot. Und das kann man nicht mit Befragungen machen. Alle haben ja gesagt, da muss man wirklich in Wohnungen reingehen und sehen, wie sind die Küchen ausgestattet. Und dagegen muss die Kreativität in diesem Bereich sein. Und das ist wichtig, eben fragt eure Kunden nicht, sondern beobachtet eure Kunden. Und dann sieht man eben auch Dinge, die plötzlich faszinierend sind. Und wer findet Socken zum Weihnachten als Weihnachtsgeschenk super? Wow, der Fotograf. Ich meine, früher war das immer so, wenn der Ende einer Beziehung war immer erreicht, wenn Socken unterm Weihnachtsbaum lagen. Jetzt kann man das natürlich umgekehrt definieren und fragen, was nervt eigentlich bei Socken? Was nervt euch an Socken? Einfach in Paar bringen. Ja, Falke hat ja nämlich das Problem überhaupt erst geschaffen, dass es Links- und Rechts-Socken gibt. Ja, die Welt gab es auch vorher, aber damit musst du natürlich immer das Paar zusammenbringen. Das ist in Paar bekommen. So, wie kann man das lösen? Wer hat kein Problem mit Socken als Paar zusammenlegen? Wie löst du es? Ja, genau. Das ist typisch Mann. Seitdem der nicht mehr von Mami das bekommt oder seiner Frau, habe ich auch genauso gemacht. Bin von zu Hause ausgezogen, alle Socken wusch und seitdem habe ich immer gleichen. Oder ich habe so Spezialsocken, da sieht man dann sofort. Das ist männliche Lösung. Einheitssocken. Wie kann man denn das Problem noch so lösen mit Socken? Das ins Paar, putting in pairs. Noch ein bisschen lauter, bitte. Ja, das sind für die Ingenieure, die so Clips dran machen. Die haben aber auch noch nie die Unterhose falsch rum ausgezogen. Ja, das ist aber auch, da gibt es eine Menschheitskategorie, die das mit so Clips macht oder die Montag-Dienstag-Socke. Das kann man alles so als kleine Clips. Ist alles möglich. Ich bin so wie der Herr da hinten. Aber klar, das ist für eine Lösung. Was gibt es noch? Seriennummern, ja, das ist, bist Informatiker. Woher wusste ich das denn? Ne? Hast auch in Legos immer nur mit Farben zusammengespielt, schätze ich mal. Okay. Ja, genau, das ist Black Socks, ja, die Idee, die dann von meinem Kollegen Sammy Lichti kam. Socken im Abo, immer gleiche über 100 Jahre. Aber was ist denn unser mentales Modell überhaupt, das... Ja, das, man kann es dann auch noch einem Designer geben und sagen, bau mir Socken, die nicht zusammenpassen und trotzdem ästhetisch wie ein Paar wirken. Ja, oder Mismatched Socks heißt die Firma, die einfach Ringelsocken macht und die passen immer zusammen, auch wenn sie nie als Paar da sind. Geht auch. Und ihr merkt, wie kreativ wir plötzlich über Socken diskutiert haben. Das ist emotional. Und das könnt ihr fast mit jedem Produkt machen, wenn ihr euch vom Produkt löst und einfach mal so dieser Kette folgt, was eigentlich der Kunde noch mit dem Produkt macht, bis der Nutzen ist. Und bei Socken ist eben das größte Problem dieses Pudding in Pairs. Und nicht, dass das jetzt irgendwo, dass er jetzt noch mehr Sockenabos macht, weil das ist wirklich seit 20 Jahren ein heißes Thema. Aber es ist eben nicht von den Sockenherstellern getrieben worden, sondern es waren dann die Sammy Lichtis mit Black Socks. Du hast 50 immer gekauft. Das war früher aber nie möglich übrigens, weil der Handel gar nicht vorgesehen hatte, dass man von einem Teil so viel hatte. Deswegen musste ich zu H&M gehen, was ich eigentlich nicht mag, aber die waren die einzigen, die 50 Mal das, oder 50 waren es bei mir nie, 30. Und die werden nach 5 Jahren oder 6 Jahren einfach weggeworfen. Aber dann sind sie auch wirklich aufgetragen. Aber der Handel war nie vorbereitet. Und erst als diese neuen Ideen wie Black Socks kamen oder Ringelsocken, ist der Socken auch, wie bei Falke, so immer besser präsentiert worden. Also als Startup könnt ihr die Sockenbranche ohne Probleme in Druck setzen. Aber ihr seht auch, es gibt genügend andere. Aber immer vom Kunden verstehen, was notwendig ist. Aber nicht fragen, sondern beobachten. Weil dann entstehen ganz, ganz andere Dinge. Dann müsst ihr das Umfeld verstehen und einen Standpunkt entwickeln. Und der Standpunkt, schreibt ihn auf, der Standpunkt ist nichts anderes, warum ihr aus Marktsicht, Gesellschaftssicht oder Kundensicht beschreibt, warum es euch geben muss. Das ist eure Vision, was ihr lösen wollt da draußen. Und der Sammy von Black Socks hat gesagt, wir lösen das Sockenproblem, das Zusammenlegen. Und der amüsiert sich bis heute darüber, dass das seit 20 Jahren funktioniert. Und dann hat er ein Komponentenmodell gebaut, der verkauft heute 100.000 Sockenabos zu 100 Euro. Ja, könnt ihr mal ausrechnen, was der Umsatz ist, mit 4,5 Mitarbeiter. Hätte ich kein Problem mit, so ein Geschäftsjahr. Und sein Hauptproblem ist, die Socke hält zu lange, wenn die Leute kündigen. Aber er hat noch die ersten Kunden, die er hatte, sind zu 70% noch bei ihm. Ja, also wer hätte gedacht, dass es ein Handelsgeschäft, ein Kundenbeziehungsgeschäft sein könnte. Und darum geht's. Das heißt, wenn ihr was gründet, dann müsst ihr einen klaren Standpunkt haben, warum es euch braucht, aus Kundensicht braucht und darauf eben ein entsprechendes Geschäftsmodell bauen. Dann geht es darum, Ideen zu finden und denkt wirklich daran, dass es nicht darum geht, nur eine Lösung am Anfang zu bauen, sondern wirklich in Optionen zu denken. Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten, haben wir ja gerade gehabt. Ich fand es grandios, endlich mal einer, der sagte, das ist ja ein soziales Konstrukt, dass Socken passen müssen. Können wir das nicht ändern? Und da ja, hatte ich schon, genau. Oder ihr gehört zur Generation, die ja dann nur noch die Knöchel müssen auch im Winter frei sein, Generation. Genau. Aber das ist alles ja nur unsere eigene Einschränkung, was wir als möglich erachten. Und dann, wenn man eben unterschiedliche Leute reinbringt, sieht man auch unterschiedliche Ideen. Weil es gibt Besseres als das, was ihr heute macht. Einfach suchen. Dann geht es darum, das Geschäftsmodell zu designen, weil ihr müsst Ideen für alles finden, nicht nur das Produkt. Es könnte auch den höchst innovativsten Vertriebskanal machen. Weil zum Beispiel nachhaltig produzierte Ware aus Dritte Weltstaaten, Hauptherausforderung, wie kriegen wir das unter die Leute? Also wie ist das genauso leicht kaufbar, nachhaltig produzierte Produkte, wie eben den Schrott, den wir dann in anderen Bereichen eben sehen. Deswegen, Innovation findet nicht nur auf Produktebene statt, sondern auf kompletten Geschäftsmodell. Da müsst ihr irgendwann mal ausprobieren, einen Prototyp bauen und eben nicht dieses Minimal Viable Product nur machen, sondern das kleinstmögliche Geschäftseinheit. Nämlich ihr müsst das Produkt testen über den Vertriebsweg und der Positionierung, sprich über das Businessmodell. Dann macht das, aber entscheidend ist, dass ihr immer wieder hinterfragt, was eure Kernannahmen sind, um das Ganze voranzutreiben. Weil ein Geschäft ist nie Realität, sondern es sind immer Annahmen, was in der Realität funktioniert. Und das sieht so unheimlich linear aus. Ich würde euch bitten, versucht es so linear zu machen, wie es geht. Die Realität ist natürlich das. Hin und her springen, aber ihr könnt unheimlich viel Zeit sparen, wenn ihr euch wirklich zwingt, zum Beispiel 2 Monate mal nur Customer Insights, also Einsichten ins Kundenverhalten zu machen. Aber Unternehmertum ist am Ende ein ewiges Lernen, was Kunden wirklich wollen und was funktioniert. Und das ist entscheidend, weil was uns in Europa fehlt, ist nicht Technologie, sondern was uns fehlt, ist, was wir aus dieser Technologie für Sachen machen, die die Welt ein wenig besser machen. Und wir haben leider die Tendenz, mit Gesetzen immer die Vergangenheit zu schützen, anstatt zu sagen, was können wir Positives damit machen. WhatsApp hätten wir auch ein bisschen besser machen können hier in Europa mit dem Datenschutz, aber irgendwo hat das nie funktioniert und uns interessiert es heute überhaupt nicht mehr, dass diese Daten überall verteilt werden. Und das ist einfach schade, weil wir könnten auch bessere Sachen machen, wenn wir an Technologie auch wirklich Unternehmen bauen. Und das Entscheidende eigentlich an Entrepreneurship ist nicht darüber reden, sondern es machen. Und das ist von meiner Seite gewesen. Vielen herzlichen Dank. Und wirklich glaubt daran, dass es geht. Glaubt aber auch daran, dass ihr mal etwas gezwungen werden müsst, nicht nur im Produkt zu denken, sondern dieses Geschäftsmodelldenken reinzubekommen, all diese Komponenten. Und lasst euch auf einen Prozess ein, wo ihr wirklich entdeckt, was funktioniert. Weil die meisten machen unglaublich viel schon vorweg und laufen dann einfach gegen die Wand, anstatt eben vorweg mit Prototypen zu arbeiten, was funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Und wer noch mehr wissen möchte, manchmal darf man ja auch ein bisschen Werbung machen, das Buch Das richtige Gründen, ich habe ein paar Exemplare da, könnt ihr mal reinschauen. Ich gebe 0 Antworten, weil ihr seid diejenigen, die die Antworten selber finden müsst. Weil jedes Geschäft ist einzigartig, eure Kundensegmente sind einzigartig. Aber was immer da ist, ihr müsst eine Value Proposition haben, die ihr dann liefert über eure Geschäftsstruktur, ihr müsst Geld verdienen und ihr müsst ein Team haben, was super zusammenarbeitet und begeistert ist, dieses umzusetzen. Die Antworten müsst ihr finden. Wir können euch nur den Weg dorthin erzählen. Vielen herzlichen Dank. Applaus